Thank you. We'll be right back. Motorola Mix Mission. We'll be right back. Sunshine Live Motorola Mix Mission. Out. Sunshine Live Motorola Mix Mission. Motorola Mix Mission. Mix-Mission. Such a Life, Motorola Mix Mission 03. Mensch, was ein ewig langes Wort, gell? Ja, auf jeden Fall. Die Platte eben von Onkel Liebing, gell, die gab's ja nicht zu kaufen. Nee, die gab's nur beim vierten Geburtstag vom Freitagabend. Und du warst da. Ich war da. Und hast dir gleich eine geschnappt. Wie viel gab's? Wie viel wurden verteilt von dem Teil? Tausend Stück. Also das heißt, 1000 Leute haben die und sonst niemand. Ganz genau. Unter anderem du hast eine. Der Felix hat, glaube ich, auch eine, der hier immer in der Schranz Factory am Werkeln ist. Der hat auch so eine Scheibe davon. Auf jeden Fall ein ganz geiles Teil. Schade, dass die nicht normal rausgekommen ist. Gell? Ja, aber ist halt nicht. Ja, manchmal sind die Wege der Vinyle unaufhaltsam oder unergründlich oder wie auch immer. Gell?